Erst nach diesen Ereignissen geschah Folgendes. Ein Mann namens Naboth aus Jezreel besaß einen Weinberg, der direkt neben dem Palast von König Ahab in Jezreel lag. Zweiter Ahab sagte zu Naboth, dass er den Weinberg gerne als Gemüsegarten hätte, weil er so nah an seinem Palast lag. Er bot ihm dafür entweder einen besseren Weinberg oder den Kaufpreis in Geld an. Dritter Naboth antwortete Ahab jedoch, dass der Herr ihn davor bewahren möge, das Erbe seiner Vorfahren an den König abzugeben. Vierter da kehrte Ahab schlecht gelaunt und zornig in seinen Palast zurück, weil Naboth ihm den Weinberg verweigert hatte. Er legte sich auf sein Bett, drehte sein Gesicht zur Wand und wollte keine Nahrung zu sich nehmen. Fünfter seine Frau Isabel kam zu ihm in das Zimmer und fragte ihn, warum er so schlechte Laune habe und warum er nichts essen wolle. Sechster er erklärte ihr, dass er mit Naboth über den Kauf des Weinbergs gesprochen habe, dieser aber den Verkauf seines Erbes strikt abgelehnt habe. Siebter Isabel antwortete ihm, dass er doch der König von Israel sei und deshalb aufstehen und essen solle. Sie versprach ihm, dass sie selbst dafür sorgen werde, dass er den Weinberg von Naboth bekommt. Achter danach schrieb sie Briefe im Namen von Ahab, versiegelte sie mit seinem offiziellen Siegel und schickte sie an die führenden Männer in Naboths Stadt. Neunter in diesen Briefen befahl sie ihnen, ein Fasten auszurufen und Naboth einen Ehrenplatz vor dem versammelten Volk zu geben. Zehnter sie sollten zwei böse Männer finden, die Naboth öffentlich beschuldigen, Gott und den König verflucht zu haben. Danach sollte man ihn aus der Stadt führen und ihn mit Steinen töten. Elfter die führenden Männer der Stadt taten genau das, was Isabel ihnen in den Briefen befohlen hatte, und hielten sich an alle Anweisungen. Zwölfter sie riefen ein Fasten aus und ließen Naboth an einem wichtigen Platz vor dem Volk sitzen, damit alle ihn sehen konnten. Dreizehnter dann traten zwei Männer auf und beschuldigten Naboth vor allen Leuten, Gott und den König beleidigt zu haben. Daraufhin führten sie ihn aus der Stadt und steinigten ihn, bis er tot war. 14. Danach schickten sie eine Nachricht an Isabel und informierten sie, dass Naboth gesteinigt wurde und nun tot sei. 15. Sobald Isabel die Nachricht erhielt, forderte sie Ahab auf, den Weinberg von Naboth in Besitz zu nehmen, da dieser nun nicht mehr am Leben sei. 16. Als Ahab hörte, dass Naboth tot war, machte er sich sofort auf den Weg zum Weinberg, um ihn offiziell als sein Eigentum zu übernehmen. 17. In diesem Moment sprach der Herr zu dem Propheten Elia und gab ihm eine wichtige Nachricht für den König. 18. Gott befahl Elia, zu König Ahab nach Samaria zu gehen, der sich gerade im Weinberg von Naboth aufhielt, um ihn zu besetzen. 19. Elia sollte Ahab sagen, dass Gott ihn fragt, ob er gemordet habe und nun auch noch das Erbe stehlen wolle. Gott kündigte an, dass Hunde Ahabs Blut an derselben Stelle lecken würden, wo sie Naboths Blut geleckt hatten. 20. Ahab fragte Elia, ob sein Feind ihn gefunden habe, worauf Elia antwortete, dass er ihn gefunden habe, weil Ahab sich dazu entschieden hatte, Böses vor Gott zu tun. 21. Gott kündigte an, dass er großes Unglück über Ahab bringen und alle männlichen Nachkommen seiner Familie in Israel vernichten werde. 22. Er wollte mit Ahabs Familie so umgehen wie mit den Familien früherer Könige, weil Ahab Gott provoziert und Israel zur Sünde verführt hatte. 23. Auch über Isabel sagte der Herr, dass die Hunde sie auf dem Feld von Jezreel fressen würden, weil sie so viel Unrecht getan hatte. 24. Wer von Ahabs Familie in der Stadt stirbt, soll von Hunden gefressen werden, und wer auf dem freien Feld stirbt, soll von den Vögeln gefressen werden. 25. Es gab niemanden, der so entschlossen das Böse tat wie Ahab, weil er sich ständig von seiner Frau Isabel zu schlechten Taten verleiten ließ. 26. Er handelte besonders abscheulich, indem er Götzen anbetete, genau wie die Völker, die der Herr früher aus dem Land vertrieben hatte. 27. Als Ahab diese Drohungen hörte, zerriss er seine Kleider, trug ein einfaches Gewand aus Sacktuch und fastete, um seine Reue zu zeigen. 28. Daraufhin sprach der Herr erneut zu dem Propheten Elia über Ahabs verändertes Verhalten. 29. Gott fragte Elia, ob er gesehen habe, wie Ahab sich vor ihm gedemütigt hat, und versprach, das Unglück erst zur Zeit seines Sohnes über die Familie zu bringen.